Rainer und das retardierende Moment. Bonsti hat Oberwasser. Wer also nach dem Doppelschlag, den der Prallsack im September kassieren musste, wir erinnern uns, Verurteilung gegen Körperverletzung und Festlegung des BLM-Zwangsgeldes, jetzt fest damit rechnete, die winglersche Internetsaktivität neige sich endlich mit Karacho ihrem wohlverdienten desaströsen Ende zu, hat nun leider Anlass, einen Fehler einzuräumen und Geduld zu lernen. Denn der goldene Oktober findet unseren dicken, fetten Pfannkuchen in gelöstester Stimmung, aufgeräumt und bis Oberkante Unterkieferfehlstellung rappelvoll Mitteilungsdrang. In der Erzähltheorie firmiert eine solche Verzögerung des vom Publikum erwarteten Fortgangs der Handlung eben als retardierendes Moment. Eine Phase in der Erzählung, in der alles nicht so läuft, wie vom Publikum erwartet, sondern völlig entgegengesetzt. Sowas soll die Spannung steigern und den Leser Demut lehren. Alles auf der Welt muss langsam und verquer laufen, damit der Mensch nicht hochmütig werde, damit der Mensch traurig und verwirrt sei. Unser hageldommer Schweineeimer hätte allen Grund, traurig und verwirrt zu sein. Stattdessen präsentiert er sich hohen Sinns und frohen Mutes und ist trotz allem Anlass zum Gegenteil wieder glücklich mit seinem Los in der Welt. Es ist sattsam bekannt, dass die Stimmungslage in der Schimmelschanze von keinem anderen Faktor so stark beeinflusst wird, wie von der jeweils gegenwärtigen Versorgungslage des Qualemanns. Und während im September die Barne eher spärlich blieben, hat der rings mit Ärschen bepflasterte Bettelsack schon Mitte Oktober einen vierstelligen Dollarbetrag zusammengeschnorrt und ist folgerichtig seitdem wieder tüchtig obenauf. Fett schwimmt oben. Und die Aussicht darauf, endlich die spärlichen Heizölvorräte aufzustocken und sich den dann immer noch reichlich vorhandenen Surplus in Form von Lieferfraß, Zuckerplörre und frittierten Fleischabfällen ins madige Gesichtsarschloch zu schieben, lässt die Stimmung in der Schanze steigen wie einen Luftballon. Und auch sonst scheint ja spätestens Mitte Oktober alle im Vormonat erlittene Unbill bereits ausgestanden. Die Freiheitsstrafe wurde ausgesetzt und solange der Schmandeimer das Pfefferspray hübsch im Fresswix-Daddelzimmer lässt, wenn er ins Freie schaukelt, um die Besucher anzubrüllheulen, ist nicht damit zu rechnen, dass er sie doch noch absitzen muss. Ohne sich vorab zu bewaffnen, ist der Karacho-Prallo nicht in der Lage, eine Körperverletzung vorzunehmen. Seine spastischen Zuckungen, mit denen er Windmühlenschwinger antäuschen will, Schubser, Rempler und freilich auch alle Brüllheulerei, die aus der ungeschlachten Arschansammlung nur raus kann, reichen nicht, um wirklich justiziablen Schaden anzurichten. Ach ja, zu gemeinnütziger Arbeit hat man ihn ja auch noch verdonnert. Aber das ist nun wirklich nichts, was den Speckbeppo irgendwie aus der Fassung bringen könnte. Der Richter hat ihm ja nicht gleich die Schippe in die Hand gedrückt und ihn ins Freie gejagt, die toten Tiere von der B8 zu kratzen. Man hat ihm lediglich die Aufgabe erteilt, 50 Stunden innerhalb des nächsten halben Jahres abzureißen. Bumstis rettungslos kaputtgerendertes Spatzenhirn ist nun völlig fraglos, völlig außerstande, ein konkretes Konzept eines solchen Zeitraums zu entwickeln. Ein halbes Jahr, das ist doch noch so lange hin, überreichlich Zeit, da besteht doch absolut keine Notwendigkeit, die Arschsammlung in den Roten Rudi zu wuchten und nach Nemberg zu spedieren, wo in der Fürther Straße die Fachstelle zur Vermittlung gemeinnütziger Arbeit der Aufgabe nachzukommen hätte, die Bomsbirne an eine geeignete Einrichtung zu vermitteln. Wozu natürlich eine aussagekräftige Bewerbung geschrieben werden müsste und Antragsformulare ausgefüllt, womöglich mit weiterem Papierkram angereichert. Ach, es ist alles so mühsam, der Weg ist so weit und Schreiben ist ein Arschloch. Das lässt er also lieber sein, der hageldomme Qualkopp. Da ist ja später noch Zeit genug zu, das ist insgesamt ein Problem für Zukunftsreiner. Soll der sich damit rumplagen? Gegenwartsreiner wird möglicherweise inzwischen seinem Bewährungshelfer unter die Augen getreten sein, und wenn der seinen Auftrag besonders ernst nimmt, wird er dem knallfaulen und sackdommen Erzprallo eventuell sogar das ein oder andere Stellengesuch unterbreitet haben. Nur um sich von unserem Haderlumpen lang und breit erklären lassen zu müssen, warum nun gerade dieses Angebot so gar nicht den Qualifikationen des arschgestalten Arbeitsverweigerers entspricht. Und warum überhaupt das Ganze ein Problem für Zukunftsreiner sei und Gegenwartsreiner nicht die geringste Lust noch Anlass hat, sich damit nun zu befassen. Rot für dumm! Gegenwartsreiner hat nämlich Wichtigeres zu tun. Er muss nach der vor Gericht erlittenen narzisstischen Kränkung erstmal das arg in Schieflage geratene Selbstbild wieder aufrichten, indem er sich selbst und seinem Publikum gleich in einer ganzen Reihe des immer gleichen Monologs davon überzeugen will, dass seine Pfefferspray-Attacke durchaus gerechtfertigt war weil er damit ja nur die Außengrenzen der Schimmelschanze und die eigene, alle Außengrenzen immer weiter nach außen verschiebende Arschgestalt vor einem Heer bösartiger Übelmänner verteidigt habe. Ja, scheiß doch rein! Verteidigt! Das ist und bleibt das Schlüsselwort in all diesen ohne Punkt, Komma oder irgendeine Vorbereitung abgesonderter Sprechblasen. Der Schweineeimer behauptet einfach, im Recht gewesen zu sein, obwohl das bestätigte, rechtskräftige Urteil genau das Gegenteil verkündet. Du kriegst die Tür nicht zu. Und wenn der asselige Kiwi-Kopf hämisch verkündet, dass Fakten Fakten und Recht Recht bleibe, ist er halt ein blödes Arschloch, das gefälligst sein Kackmaul zu halten habe. Dieser Bewertung ist zwar durchaus stattzugeben, macht aber Bumstis dummdreiste Behauptung, man würde Unwahrheiten über seinen Status als verurteilter Gewalttäter verbreiten, keinen Deut richtiger. Egal, was soll's. Nach 2 Wochen nimmermüder Quallerei des Inhalts, ein missverstandener und völlig zu Unrecht abgewatschter armer, dommer Watschenmann zu sein, hat sich der Wamparsch die missliebige Realität erneut erfolgreich aus dem Spatzenhörn gequallt und kann sich wichtigeren Dingen zuwenden. Barne müssen her! Barne, Barne und nochmals Barne! Und wie aufs Kommando kommen sie angeflogen und zaubern ein schiefes Grinsen auf das Arschlochschnütchen. So intensiv steigern sie die Stimmung, dass sogar der müde, weitwunde Maulwurf sein grindiges Köpfchen aus dem Unterbauchschmalz hebt und sein Recht einfordert. Ist die Versorgung der näheren Zukunft gesichert, meldet sich beim Lustlord die Libido zurück. Ein neues Bärchen ist natürlich nicht so schnell am Start. Also versteigt sich der arme, domme Knallkopf einfach so und völlig unprovoziert zu der Aussage, er sei ein unglaublich beschlagener, ebenso einfühlsamer wie ausdauernder und insgesamt völlig unvergleichlich großartiger Liebhaber. Und weil in den letzten 30 Jahren es niemand unternommen hat, den Wahrheitsgehalt dieser Aussage zu prüfen, soll sie fortan als Wahrheit gelten. Bumsti ist ein ganz doller Bomser, beweist ihm erstmal das Gegenteil. Diese dummdreiste Form der Argumentation dürfte seinem Publikum nicht nur wohl bekannt sein, sondern bereits aus den Ohren heraus und auf die Nerven gehen. Es ist alles, alles wieder beim Alten. Nichts hat sich geändert. Alle Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Trauerspiels sind zerstoben wie der Nebel im Fresswigs-Daddelzimmer, in dem Bumsti im Laufe des Monats so zur Gänze wieder in die abgerockten alten Gleise einschwenkt und die traurige Endlosschleife seiner verpfuschten Existenz sturheil weiter abspult. Als hätte man einem Aufziehmännlein einen Fuß an den Boden genagelt und müsste nun zusehen, wie es sich immer weiter und weiter im Kreise dreht, als sähe man einer eingesperrten Ratte zu, die zwar langsamer, aber dennoch von unbezwingbarem Lebenswillen getrieben, wieder und wieder die Wände ihres Gefängnisses abläuft, in der irrigen Hoffnung, es täte sich doch noch irgendwo ein Ausweg auf. Man kann es sich einfach nicht ausdenken, dass wie zur Bekräftigung dieses traurigen Sinnbildes ein echtes Nagetier in Bumstis Falle tappt und von ihm in der Scheune freigelassen wird, nur um andern Tags erneut in dieselbe Falle zu tappen und wiederum in der Scheune zu landen. Für den stolz geschwellten Lügensack freilich ist diese Farce eine willkommene Gelegenheit, sich nochmals an den Haaren herbeigezogene Qualitäten zu attestieren und in Erwartung einer Bekräftigung der Beliebtheit seiner Selbstdarstellung als Tierfreund auf den Barnezähler zu schielen. Jedem ist klar, dass es rein gar nichts mit Tierliebe zu tun hat, dem Nagetier sein Winterquartier streitig zu machen. Und dass eine Lebendfalle einfach den unübersehbaren Vorteil bietet, keinen blutenden Kadaver zu hinterlassen, sondern erlaubt, den gefangenen Schädling einfach auszusetzen, damit die Elemente die Hinrichtung und die Würmer die Entsorgung übernehmen. Bumsti hält diesen Pragmatismus für Tierliebe und will dafür Lob und Anerkennung. Der arme, domme Knallkopf. Von solchen kurzen Eskapaden abgesehen, ist jedoch alles so rettungslos beim Alten, dass es die Sau graust. Selbst der YouTube-Kanal heißt wieder Drachelord Etzadler oder Drachenlord, es ist doch alles vollkommen egal, der hageldomme Knallkopf weiß es doch längst selbst nicht mehr und ahnt nur, dass nimmermüde Mächte, deren Handeln er nicht versteht, daran arbeiten, dass endlich, endlich das Licht ausgeht im Albtraumhaus. Leider sind alle diese Bemühungen fruchtlos, solange weiterhin die Barne neigeschmaßt werden. You know, dieser schamlose Besenwagen der Streaming-Szene, dieser Safe Space für Pedos, Suffköppe und arbeitsscheues Gelichter jeder Couleur, dieses veritable Sammelbecken für menschgewordene Pisse, mag wie ihr Zugpferd schon seit geraumer Zeit mit dem unausweichlichen Ende ringen, aber die Barne kommen halt nach wie vor geflogen. Und die Behörde, deren Auftrag es ja wäre, dieses schandbare Treiben endlich zu unterbinden und dem schnaufenden Wurstbommel den Geldhahn zuzudrehen, tut nach wie vor nichts dergleichen, versteckt sich hinter pflaumenweichen FAQs und wünscht vermutlich inzwischen nichts sehnlicher, als niemals dem Schandsack vom Schauerberg in die Quere gekommen zu sein. denn nach 200-maligem Verstoß gegen das Streamverbot ist der tolldreiste Piratensender Plumperquatsch nicht nur nach wie vor auf Sendung. Er hat auch inzwischen jeden Ansatz eines Versuchs, dem Verbot in selbst noch so hanebüchenster Rechtfertigung immerhin Rechnung zu tragen, über Bord geschmissen. Warum sollte er auch? Die Streams sehen längst so aus wie zum Beispiel letztes Jahr im Sommer und es macht einfach keinen Unterschied. Außer, dass die Barne zu versiegen drohen, wenn Bumsti einfach nur verbissen schweigt und die Kamera auf die unkommentierten Versuche hält, die Arschsammlung aus den Sofatrümmern zu stemmen und aufs Klo zu gehen oder sich Industrieabfälle in den ewig hungrigen Schlund zu schieben. Was soll's? Interagiert er halt wieder mit dem Publikum. Und weil er den Abo-Chat einschaltet, steigen auch die Abozahlen wieder. Es ist wirklich alles wie gehabt. Nur, dass jetzt ein Sonderschulversager, der kein einziges der in diesem Belang an ihn gerichteten Schreiben verstanden oder auch nur komplett gelesen hätte, nun eine Behörde am Nasenring durch die Manege zieht. Man kann es sich einfach nicht mehr ausdenken, was für eine Bande überbezahlter Armleuchter und Flitzpiepen sich in der BLM zusammengefunden hat. Möge der Herr die Schale seines Zorns ausgießen über diese pflichtvergessenen Steuergeldverlumper. Mögen sie auch nach ihrem Tod keine Ruhe finden, diese Amtsschimmelreiter, sondern verdammt sein von Ewigkeit zu Ewigkeit. Rot verdummt! Der sackdomme Suppengmubo hält seine unbotmäßige Hinwegsetzung über behördliche Weisungen jedoch weiterhin nicht für die einzige greifbare Alternative zu geregelter Lohnarbeit, sondern nach wie vor nur für eine Interimslösung, bis das eigentliche Standbein endlich tragfähig wird. Der YouTube-Kanal. Er geht wirklich immer noch felsenfest davon aus, dass die jahrelangen Alfanzereien, die lieblos hingestümperten Ergüsse aus der Ranzschanze, die ebenso kopflos angefangenen wie wieder verworfenen Projekte und Formate als ein echtes Lebenswerk herhalten könnten, das ihm Lob, Anerkennung und geldwerte Unterstützung der erfolgreichen Internet-Kasper oder alternativ eine Karriere in der herkömmlichen Medienwelt eintragen soll. Es ist wirklich nicht und nicht auszudenken, wie weit die Realitätsverweigerung in diesem Fall geht. Rot für dumm! Man stelle sich einen Kulturträger vor, der einen gut dotierten Posten zu vergeben hat. Und nun soll er allen Ernstes einen veritablen Stapel Bewerbungen junger und akademisch verbrämter höherer Töchter, die alle was mit Medien machen wollen und dementsprechende und selbstverständlich völlig überprivilegierte Lebensläufe vorzuweisen haben, einfach so übergehen und sich stattdessen dem YouTube-Kanal eines arbeitsscheuen und erzblöden Sonderschulversagers zuwenden, dessen Darbietung erstens zeigt, dass ihr Ersteller weder richtig lesen noch schreiben kann, dass er zweitens nicht in der Lage ist, irgendeine Form der Disziplin oder Stringenz an den Tag zu legen und drittens auch nach Jahren die Grundlagen der Videoproduktion bestenfalls rudimentär beherrscht. Ja, scheiß doch ein! Du kriegste Tür nicht zu! Der hageldomme Suppengmubo denkt, er habe eine Chance auf einem der überlaufensten Sektoren des Arbeitsmarktes, einfach weil er sonst erwiesenermaßen rein gar nichts kann und weil er sich das so sehr wünscht. Dieser strunzblöde, brestarme Knallkopf. Rotverdumme! Bei Licht betrachtet hat Bumsti in 5 Jahren YouTube ein gutes Dutzend zusammengestammelter CD-Reviews mindester Sorte produziert, 3-4 Folgen einer Sketch-Serie, in der er alle Rollen selber spielt und hunderte und aberhunderte Stunden Material, das ihn und nur ihn zum Inhalt hat. Wie er selbst herrlich durch die Trümmer seines Restlebens walzt, Dummheiten macht und einen schwerenden Misthaufen von Gallimathias aufeinander labert, des Inhalts, was er für ein sondertoller Prachtkerl und wie gemein die Welt zu ihm sei und dass die doch bitte umgehend damit aufhören und seine Wunschträume erfüllen solle. Besonders schön all die Videos, und es sind Dutzende, die er mit dem Eingeständnis beginnt, er wisse eigentlich gar nicht, was er im folgenden Video eigentlich erzählen wolle. Ein Skript gibt's nicht und eine Inhaltsplanung schon gar nicht, aber schauen wir mal, womit die nächste Viertelstunde Sendezeit sich wohl füllen lässt. So lustlos, so vollkommen resigniert ist der Klüterkopf inzwischen, dass er daran scheitert, ein Format fortzuführen, das ihn beim Broteschmieren zeigen soll. Rot verdumme! Aber der Suppengmubo glaubt halt fest, inzwischen habe er doch genug Zeit und Mühe in seine YouTuber-Karriere gesteckt, dass endlich mal jemand vorbeikommen und ihm einen Lebensunterhalt dafür zahlen könnte. Dieser völlig bornierten und haltlos benagelten Ansicht ist er ja auch schon seit Wochen und Monaten. Es passiert einfach nichts mehr Neues. Insgesamt zeigt ja auch jedes Video, bei dem Bumstis kopflose Laberei ihn unversehens auf die Metaebene hieft, wie unglaublich festgefahren seine gesamte Existenz eigentlich ist. Alle Beispiele für YouTube-Karrieren seine Internet-Kaspar-Vorbilder, seine Vorstellung davon, wie erfolgreiche Sendungen aussehen, stammen noch heute aus der schönen Zeit von damals, als Rudi eingebuddelt wurde und der arme, domme Knallkopf das Internet endlich für sich entdecken durfte. Als Cold Mirror die Königin des Internets war, war Gaddafi noch König in Libyen. Und seitdem hat sich nichts bewegt in Bumstis Leben und in seinem Spatzenhirn erst recht nicht. Eine einzige Endlosschleife, immer dasselbe, fressen, wichsene, daddelne, zwischendurch mal Stream an und dieselben 10 Schlager auf Endlosschleife, der selbsterklärte YouTuber bettelt sich seinen kärglichen Lebensunterhalt auf einer Plattform für Menschenmüll zusammen und wartet ansonsten den lieben langen Tag aufs Christkind. Und wenn dann wirklich mal das Christkind kommt, hat der Suppengubmo natürlich nichts Besseres zu tun, als es brüllheulend vom Hof zu jagen. Den Leifelsburschen, den hätte er mal reinlassen und ihm die Schanze zeigen sollen, das wär's noch gewesen. Glücklicherweise war der Speckbeppo zu dumm und zu eitel dazu, sich den Saugbläsern von Funk als Opfer vom Dienst zur Verfügung zu stellen. Und nun kommt wieder einer angeschissen, der sich mit dem Schmockdrachen solidarisch erklären will. Zugegeben einer, dem das Wasser noch weiter zum Hals steht als dem Leifelsburschen und den seine Allotria in der Medienlandschaft schon wohlverdient in das Gefängnis hineingebracht haben. Brumsti kennt nicht mal seinen Namen. Es ist der Arena-Typi Timo Dingens, der Rainer richtiges, echtes Geld für ein Interview geboten hat. Ähnlich wie Rainerle hat auch Timo früh im Leben entschieden, dass geregelte Beschäftigung oder echte Arbeit für echten Lohn so gar nichts für ihn sind und er lieber einfach so von vornherein Chef wäre. Also gründete er einen Privatsender, den er nach kurzer Zeit vollumfänglich vor die Wand gefahren und sich dabei bis über beide Ohren verschuldet hatte. Das hinderte den Selfmade-Pleitier freilich nicht daran, auch ohne Sendeerlaubnis oder Lizenz sein immer unausgegoreneres Müllprogramm in den Äther zu blasen, bis schließlich das Gericht seinem Treiben ein Ende setzte. Heute ist dieser Dompommel vorbestraft, hochverschuldet, nur auf Bewährung draußen und nach wie vor der Ansicht, arbeiten sollen doch bitte die anderen. Und wie Rainerle besteht sein Plan B zu einer geregelten oder gar angesehenen Existenz aus nichts anderem als Barrenbettelei im Internet. Hier hätten sich doch zwei gesucht und gefunden? Leider nein, leider gar nicht. Dem ewig gierigen Bumsti war das in Aussicht gestellte Gehalt zu gering, die Zahlungsmoral des Privatsendeschurken zu übel beleumdet und so sagte er kurzerhand ab. Und ausnahmsweise hat Bumsti hier mal was richtig gemacht. Denn von dem Möchtegern-Mogul geht tatsächlich nichts aus außer Verwesungsgeruch. Man muss in Sachen Medieninkompetenz und Internetkasperei schon sehr, sehr tief gesunken sein, um ausgerechnet von Rainerle einen Korb und eine Abfuhr zu kassieren und trotzdem noch wiederholte Anläufe zu unternehmen, den Speckbeppo doch noch für sich zu gewinnen. Außer dem Trümmer-Timo hat das bislang nur der Leifelsbursche geschafft. Und der hat immerhin im Anschluss noch aus Rache auf Rudis Grab gepisst. Es scheint, als habe das deutschsprachige Internet einen neuen Oberverlierer. Gottverdomme.